Der einsame Schuppen war unzugänglich, die Tür verschlossen, man konnte nirgends hinein. Aber Hans Castorp beschloss dennoch, vor der Hand hier zu bleiben. Denn das vorstehende Dach gewährte die Illusion einer gewissen Wirtlichkeit und die Hütte selbst, an ihrer dem Gebirge zugekehrten Seite, die Hans Castorp aufsuchte, bot wirklich einigen Schutz gegen den Sturm, wenn man sich mit der Schulter gegen die aus Baumstämmen gezimmerte Wand lehnte, da es mit dem Rücken der langen Schneeschuhe wegen nicht füglich gehen wollte. Seine Lage war vergleichsweise behaglich. »So kann ich notfalls die ganze Nacht stehen«, dachte er, »wenn ich von Zeit zu Zeit das Bein wechsle, mich sozusagen auf die andere Seite lege und mir zwischendurch natürlich etwas Bewegung mache, was unerlässlich ist. Wenn auch außen verklammt, habe ich doch innerlich Wärme gesammelt bei der Bewegung, die ich gemacht. Und so war die Exkursion doch nicht ganz nutzlos. Wenn ich auch umgekommen bin und von der Hütte zur Hütte geschweift, umkommen, was ist denn das für ein Ausdruck? Man braucht ihn gar nicht, er ist nicht üblich für das, was mir zugestoßen. Ganz willkürlich setze ich ihn dafür ein, weil ich nicht so ganz klar im Kopfe bin. Und doch ist es in seiner Art ein richtiges Wort, wie mir scheint. Nur gut, dass ich es aushalten kann. Denn das Treiben, das Schneetreiben, das Unfugtreiben kann gut und gern bis morgen früh währen. Und wenn es auch nur bis zum Dunkelwerden währt, so ist das schlimm genug. Denn bei Nacht ist die Gefahr des Umkommens, des im Kreise herumkommens, ebenso groß wie beim Schneesturm. Es müsste sogar schon Abend sein, ungefähr 6. So viel Zeit, wie ich beim Umkommen vertrödelt habe. Wie spät ist es denn? Und er sah nach der Uhr. Es war 16:30. Was Teufel! So viel war es ja beinahe schon gewesen, als das Wetter losgegangen war. Sollte er glauben, dass sein Herumirren kaum eine Viertelstunde gedauert hatte? Die Zeit ist mir lang geworden, dachte er. Das Umkommen ist langweilig, wie es scheint. Aber 17:45 wird es regelrecht dunkel, das bleibt bestehen. Wird es vorher aufhören, rechtzeitig genug, dass ich vor weiterem Umkommen bewahrt bleibe? Darauf könnte ich einen Schluck Portwein nehmen, zu meiner Stärkung. Das dilettantische Getränk hatte er zu sich gesteckt, einzig und allein, weil es auf Berghof in flachen Fläschchen bereitgehalten und Ausflüglern verkauft wurde, wobei selbstverständlich nicht an solche gedacht war, die sich unerlaubterweise bei Schnee und Frost im Gebirge verirrten und unter solchen Umständen die Nacht erwarteten. Bei minder herabgesetzten Sinnen hätte er sich sagen müssen, dass es unter dem Gesichtspunkt des Heimkommens beinahe das Falscheste war, was er hätte zu sich nehmen können. Und das sagte er sich auch, nachdem er einige Schlucke genommen, die sofort eine Wirkung zeitigten, ganz ähnlich derjenigen des Kulmbacher Bieres am Abend seines ersten Tages hier oben. Als er durch liederlich unbeherrschte Reden bei Settembrini angestoßen hatte, bei Herrn Lodovico, dem Pädagogen, dessen wohllautendes Hörnchen Hans Castorp eben durch die Lüfte vernahm. Zum Zeichen der rednerische Erzieher nähere sich in großen Märschen um den Schmerzenszögling, das Sorgenkind des Lebens, aus seiner tollen Lage zu befreien und heimzuführen. Da ist ein Missgriff begangen worden, erkannte er, der Portwein war nicht das Rechte. Die wenigen Schlucke haben mir den Kopf ganz übertrieben schwer gemacht, er fällt mir ja auf die Brust. Und meine Gedanken sind unklares Zeug und fade Witzeleien, denen ich nicht trauen darf. Dabei zieht es mich unpersönlicherweise förmlich mit Händen, dass ich mich in den Schnee lege. Dagegen hilft nur Bewegung. Ich muss mir Bewegung machen zur Strafe für das Kulmbacher und um das Holzbein zu schmeidigen. Er stieß sich mit der Schulter ab, aber so wie er sich von dem Schuppen löste, einen Schritt nur vorwärts tat, hieb der Wind wie mit Sensen auf ihn ein und trieb ihn an die schützende Wand zurück. »Bei einem derartigen Wetter verlässt man das Haus nicht«, dachte er. »Mäßige Abwechslung ist zulässig, aber keine Neuerungssucht und kein Anbinden mit der Windsbraut. Halte dich still. und lass immerhin deinen Kopf hängen, da er nun einmal so schwer ist. Die Wand ist gut, Holz, Balken. Es scheint eine gewisse Wärme davon auszugehen, soweit hier von Wärme die Rede sein kann. Diskrete Eigenwärme des Holzes, möglicherweise mehr Stimmungssache. Subjektiv, ah, die vielen Bäume. Ah, das lebendige Klima der Lebendigen. Wie es duftet. Es war ein Park, der unter ihm lag, unter dem Balkon, auf dem er wohl stand. Ein weiter, üppig grünender Park von Laubbäumen, von Ulmen, Platanen, Buchen, Ahorn, Birken, leicht abgestuft in der Färbung ihres vollen, frischen, schimmernden Blätterschmucks und sacht mit den Wipfeln rauschend. Es weht eine köstliche, feuchte, vom Atem der Bäume balsamierte Luft. Ein warmer Regenschauer zog vorüber, aber der Regen war durchleuchtet. Man sah bis hoch zum Himmel hinauf die Luft mit blankem Wassergeriesel erfüllt. Wie schön! O Heimatodem, Duft und Fülle des Tieflandes, lang entbehrt. Die Luft war voller Vogellaut, voll zierlich innigem und süßem Flöten, Zwitschern, Girren, Schlagen und Schluchzen, ohne dass eines der Tierchen sichtbar gewesen wäre. Hans Castorp lächelte, dankbar atmend. Das war ja wie Musik, wie lauter Harfenklang mit Flöten untermischt und Geigen. Das Blau und Violett besonders strömten wunderbar. Alles ging zauberisch verschwimmend darin unter, verwandelte, entfaltete sich neu und immer schöner. Es war wie einmal, manches Jahr war das schon her, als Hans Castorp einen weltberühmten Sänger hatte hören dürfen, einen italienischen Tenor, aus dessen Kehle gnadenvolle Kunst und Kräfte sich über die Herzen der Menschen ergossen hatten. Er hatte einen hohen Ton gehalten, der schön gewesen war, gleich am Anfang. Allein allmählich, von Augenblick zu Augenblick, hatte der leidenschaftliche Wohllaut sich geöffnet, sich schwellend aufgetan, sich immer strahlender erhellt. Schleier auf Schleier, den vorher niemand wahrgenommen, war gleichsam davon abgesunken. Ein letzter noch, der nun denn doch, so glaubte man, das äußerste und reinste Licht enthüllt hatte. Und dann ein aller und dann ein unwahrscheinlich aberletzter, befreiend einen solchen Überschwang von Glanz und tränenschimmernder Herrlichkeit, das dumpfe Laute des Entzückens, die fast wie Ein- und Widerspruch geklungen, sich aus der Menge gelöst hatten und ihn selbst, den jungen Hans Castorp, ein Schluchzen angekommen war. So jetzt mit seiner Landschaft, die sich wandelte, sich öffnete in wachsender Verklärung. Bläue schwamm, die blanken Regenschleier sanken, da lag das Meer. Ein Meer, das Südmeer war das, tief, tief blau, von Silberlichtern blitzend. Oh, oh, genug, ganz unverdient. Was war denn das für eine Seligkeit von Licht, von tiefer Himmelsreinheit, von sonniger Wasserfrische? Hans Castorp hatte das nie gesehen, nichts dergleichen. Er hatte auf Ferienreisen vom Süden kaum genippt, kannte die raue, die blasse See und hing daran mit kindlichen, schwerfälligen Gefühlen, hatte aber das Mittelmeer, Neapel, Sizilien etwa oder Griechenland niemals erreicht. Dennoch erinnerte er sich. Ja, das war eigentümlicherweise ein Wiedererkennen, das er feierte. Ach ja, so ist es, rief es in ihm, als hätte er das blaue Sonnenglück, das sich da vor ihm breitete, insgeheim und vor sich selbst verschwiegen, von je im Herzen getragen. Und dieses Je war weit, unendlich weit, so wie das offene Meer zur Linken, dort, wo der Himmel zart veilchenfarben darauf niederging. Der Horizont lag hoch, Es war Bergküste, wo er auf sonnenerwärmten steinernen Stufen kauerte. Vor ihm fiel das Gestade moosig-steinig in Treppenblöcken mit Gestrüpp zu einem anderen ebenen Ufer ab. Menschen, Sonnen- und Meereskinder regten sich und ruhten überall. Verständig heitere, schöne, junge Menschheit, so angenehm zu schauen. Hans Castorps ganzes Herz öffnete sich weit, ja, schmerzlich weit und liebend ihrem Anblick. Jünglinge tummelten Pferde, liefen die Hand am Halfter neben ihrem wiehernden, kopfwerfenden Trabe her. An einer wie ein Bergsee die Ufer spiegelnden Bucht, die weit ins Land trat, war Tanz von Mädchen. Eine, von deren zum Knoten hochgenommene Nackenhaar besonderer Liebreiz ausging, saß die Füße in einer Bodenvertiefung und blies auf einer Hirtenflöte, die Augen über ihr Fingerspiel hinweggerichtet auf die Gefährtinnen, die lang und weit gewandet einzeln die Arme lächelnd ausgebreitet und zu Paaren, die Schläfen lieblich aneinander gelehnt, im Tanze schritten, während im Rücken der Flötenden, der weiß und lang und zart und seitlich gerundet war, infolge der Stellung der Arme, andere Schwestern saßen oder umschlungen standen, zuschauend in ruhigem Gespräch. Ein junges Weib lag hingestreckt, hinüberblickend, zog mit der einen Hand das blumige Gewand zwischen den Brüsten hoch, indem sie mit der anderen verlangend in die Luft nach einer Frucht mit Blättern griff, die ein Schmalhüftiger zu ihren Häupten aufrecht ihr mit gestrecktem Arme spielend vorenthielt. Man lehnte in Felsennischen, man zögerte am Rande des Bades, indem man kreuzweise mit den Händen die eigenen Schultern hielt und mit der Zehenspitze die Kühle des Wassers prüfte. Paare ergingen sich das Ufer entlang, und am Ohr des Mädchens war dessen Mund, der sie vertraulich führte. »Das ist ja reizend«, dachte Hans Castorp von ganzem Herzen. »Das ist ja überaus erfreulich und gewinnend, wie hübsch, gesund und klug und glücklich sie sind, ja, nicht nur wohlgestalt, auch klug und liebenswürdig von innen heraus. Das ist es, was mich so rührt und ganz verliebt macht, der Geist und Sinn, so möchte ich sagen, der ihrem Wesen zugrunde liegt, indem sie miteinander sind und leben.« Er meinte damit die große Freundlichkeit und gleichmäßig verteilte höfliche Rücksicht, mit der die Sonnenleute verkehrten, eine leichte und unter Lächeln verborgene Ehrerbietung, die sie einander unmerklich fasst und doch Kraft einer deutlich durch alle waltenden Sinnesbindung und eingefleischten Idee auf Schritt und Tritt erwiesen. Eine Würde und Strenge sogar, doch ganz ins Heitere gelöst und einzig als ein unaussprechlicher geistiger Einfluss undüsteren Ernstes, verständiger Frömmigkeit ihr Tun und Lassen bestimmend, wenn auch nicht ohne alles zeremoniell. Er wurde des Schauens nicht satt und fragte sich dennoch beklommen, ob ihm das Schauen denn auch erlaubt sei, ob das Belauschen dieses sonnig gesitteten Glückes ihn, den Unzugehörigen, der sich unedel und hässlich und plump gestiefelt vorkam, nicht höchlichst strafbar mache. Es schien unbedenklich. Ein schöner Knabe, dessen volles, seitlich über den Kopf gelegtes Haar vorn über der Stirn vorstand und in die Schläfe fiel, hielt sich gerade unter seinem Sitz mit auf der Brust verschränkten Armen von den Genossen abseits, nicht traurig oder trotzig, sondern eben nur gelassen abseits. Und dieser sah ihn, wandte den Blick zu ihm hinauf, und seine Augen gingen zwischen dem Speer und den Bildern des Strandes, sein Lauschen belauschend, hin und her. Plötzlich aber blickte er über ihn hinaus, sah hinter ihn ins Weite und augenblicklich verschwand aus seinem schönen, streng geschnittenen, halbkindlichen Gesicht das allen gemeinsame Lächeln höflich geschwisterlicher Rücksicht, ja, ohne dass seine Brauen sich verfinstert hätten. Er stand in seiner Miene ein Ernst, ganz wie aus Stein, ausdruckslos, unergründlich, eine Todesverschlossenheit, vor der den kaum beruhigten Hans Castorp der blasse Schrecken ankam. nicht ohne eine Beitat von unbestimmter Ahnung ihres Sinnes. Auch er sah rückwärts. Mächtige Säulen ohne Sockel, aus zylindrischen Blöcken getürmt, in deren Fugen Moossproste ragten hinter ihm, die Säulen eines Tempeltors, auf dessen in der Mitte offenem Stufenunterbau er saß. Schweren Herzens stand er auf, stieg seitlich die Stufen hinab und ging in den tiefen Torweg hinein, hindurch, auf einer mit Fliesen belegten Straße fort, die ihn alsbald vor neue Propyläen führte. Er durchschritt auch sie, und nun lag vor ihm der Tempel, massig, graugrünlich verwittert anzusehen, mit steilem Treppensockel und breiter Stirn, die auf den Kapitälen solcher gewaltiger und fast gedrungener, nach oben sich verjüngender Säulen lag, aus deren Gefüge manchmal ein gekehlter Rundblock verschoben seitlich austrat. Mit Mühe, auch unter Gebrauch der Hände und seufzend, denn immer beengter wurde es ihm ums Herz, erkletterte Hans Castorp die hohen Stufen und gewann den Hallenwald der Säulen. Der war sehr tief, er ging darin umher, wie zwischen den Stämmen des Buchenwaldes am blassen Meer, in dem er absichtlich die Mitte vermied und auszuweichen suchte. Doch schweifte er wieder zu ihr zurück und fand sich, wo die Säulenreihen auseinandertraten, vor einer Statuengruppe. Zwei steinernen Frauenfiguren auf einem Sockel, Mutter und Tochter, wie es schien. Die eine sitzend, älter, würdiger, recht milde und göttlich, doch mit klagenden Brauen über den sternlos leeren Augen, in faltenreicher Tunika und Oberkleid, den gewellten Matronenscheitel mit einem Schleier bedeckt. Die andere stehend, von jener mütterlich umschlungen mit rundem Jungfrauengesicht, Arme und Hände in die Falten ihres Übergewandes geschlungen und darin verborgen. In der Betrachtung des Standbildes wurde Hans Castorps Herz aus dunklen Gründen noch schwerer, angst- und ahnungsvoller. Er getraute sich kaum und war doch genötigt, die Gestalten zu umgehen und hinter ihnen die nächste doppelte Säulenreihe zurückzulegen. Da stand ihm die metallene Tür der Tempelkammer offen, und die Knie wollten dem Armen brechen vor dem, was er mit Starren erblickte. Zwei graue Weiber, halbnackt, zottelhaarig, mit hängenden Hexenbrüsten und fingerlangen Zitzen, hantierten dort drinnen zwischen flackernden Feuerpfannen aufs Grässlichste. Über einem Becken zerrissen sie ein kleines Kind, zerrissen es in wilder Stille mit den Händen. Hans Castorp sah zartes, blondes Haar mit Blut verschmiert und verschlangen die Stücke, dass die spröden Knöchlein ihnen im Maule knackten und das Blut von ihren wüsten Lippen troff. Grausende Eiseskälte hielt Hans Castorp im Bann. Er wollte die Hände vor die Augen schlagen und konnte nicht. Er wollte fliehen und konnte nicht. Da hatten sie ihn schon gesehen bei ihrem greulichen Geschäft. Sie schüttelten die blutigen Fäuste nach ihm und schimpften stimmlos, aber mit letzter Gemeinheit, unflätig, und zwar im Volksdialekt von Hans Castorps Heimat. Es wurde ihm so übel wie noch nie. Verzweifelt wollte er sich von der Stelle reißen, und so, wie er dabei an der Säule in seinem Rücken seitlich hingestürzt, so fand er sich das scheußliche Flüsterkeifen noch im Ohr, von kaltem Grausen noch ganz umklammert an seinem Schuppen im Schnee, auf einem Arme liegend, mit angelehntem Kopf, die Beine mit den Skihölzern von sich gestreckt. Es war jedoch kein rechtes und eigentliches Erwachen. Er blinzelte nur, erleichtert, die Gräuelweiber los zu sein. Doch war es ihm sonst wenig deutlich, noch auch sehr wichtig, ob er an einer Tempelsäule liege oder an einem Schober. Und er träumte gewissermaßen fort, nicht mehr in Bildern, sondern gedankenweise, aber darum nicht weniger gewagt und kraus. Dacht ich's doch, dass das geträumt war, faselte er in sich hinein, ganz reizend und fürchterlich geträumt. Ich wusste es im Grunde die ganze Zeit, und alles habe ich mir selbst gemacht, den Laubpark und die liebe Feuchtigkeit, und dann das Weitere, Schönes wie Scheußliches. Ich wusste es beinahe im Voraus. Wie kann man aber sowas wissen und sich machen? sich so beglücken und ängstigen. Woher habe ich den schönen Inselgolf und dann den Tempelbezirk? Wohin die Augen des einen Angenehmen, der für sich stand, mich wiesen? Man träumt nicht nur aus eigener Seele, möchte ich sagen, man träumt anonym und gemeinsam, wenn auch auf eigene Art. Mir träumte vom Stande des Menschen und seiner höflich verständigen und ehrerbietigen Gemeinschaft, hinter der im Tempel das grässliche Blutmahl sich abspielt. Waren sie so höflich und reizend zueinander, die Sonnenleute, im stillen Hinblick auf eben dies Grässliche? Das wäre eine feine und recht galante Folgerung, die sie da zögen. Ich will es mit ihnen halten in meiner Seele und nicht mit Nafta. Übrigens auch nicht mit Settembrini. Sie sind beide Schwätzer. Ihr Streit und ihre Gegensätze sind selber nur ein Guazzabuglio und ein verworrener Schlachtenlärm, wovon sich niemand betäuben lässt, der nur ein bisschen frei im Kopf ist und fromm im Herzen. Die Durchgängerei des Todes ist im Leben. Es wäre nicht Leben ohne sie. Und in der Mitte ist des Homo Dei stand, inmitten zwischen Durchgängerei und Vernunft, wie auch sein Staat ist zwischen mystischer Gemeinschaft und windigem Einzeltum, das sehe ich von meiner Säule aus. Der Mensch ist Herr der Gegensätze, sie sind durch ihn, und also ist er vornehmer als sie, vornehmer als der Tod, zu vornehm für diesen. Das ist die Freiheit seines Kopfes, vornehmer als das Leben, zu vornehm für dieses. Das ist die Frömmigkeit in seinem Herzen. Da habe ich einen Reim gemacht, ein Traumgedicht vom Menschen. Ich will dran denken, ich will gut sein. Ich will dem Tode keine Herrschaft einräumen über meine Gedanken. Denn darin besteht die Güte und Menschenliebe und in nichts anderem. Der Tod ist eine große Macht. Man nimmt den Hut ab und wiegt sich vorwärts auf Zehenspitzen in seiner Nähe. Die Liebe steht dem Tode entgegen, nur sie, nicht die Vernunft, ist stärker als er, nur sie, nicht die Vernunft, gibt gütige Gedanken. Auch Form ist nur aus Liebe und Güte, Form und Gesittung verständig freundlicher Gemeinschaft und schönen Menschenstaats. In stillem Hinblick auf das Blutmahl. Oh, so ist es deutlich geträumt und gut regiert. Ich will dran denken. Ich will dem Tode Treue halten in meinem Herzen. Doch mich hell erinnern, dass Treue zum Tode und Gewesenen nur Bosheit und finstere Wollust und Menschenfeindschaft ist, bestimmt sie unser Denken und Regieren. Der Mensch soll um der Güte und Liebe willen, dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken. Und damit wache ich auf, denn damit habe ich zu Ende geträumt und recht zum Ziele. Schon längst habe ich nach diesem Wort gesucht, am Orte, wo Hippe mir erschien, in meiner Loge und überall. Ins Schneegebirge hat mich das Suchen danach auch getrieben, nun habe ich es. Mein Traum hat es mir deutlichst eingegeben, dass ich's für immer weiß. Ja, ich bin hoch entzückt und ganz erwärmt davon. Mein Herz schlägt stark und weiß warum. Es schlägt nicht bloß aus körperlichen Gründen, nicht so wie einer Leiche noch die Nägel wachsen. Menschlicherweise schlägt es und recht von glücklichen Gemütes wegen. Das ist ein Trank, mein Traumwort. Besser als Portwein und Ale. Es strömt mir durch die Adern wie Lieb und Leben, dass ich mich aus meinem Schlaf und Traum reiße, von denen ich natürlich sehr wohl weiß, dass sie meinem jungen Leben im höchsten Grade gefährlich sind. Auf, auf, die Augen auf! Es sind deine Glieder, die Beine da im Schnee. Zusammenziehen und auf! Sieh da, gut Wetter! Sie hielt gewaltig schwer die Befreiung aus den Banden, die ihn umstrickten und niederhalten wollten. Allein der Antrieb, den er sich zu schaffen gewusst, war stärker. Hans Castorp warf sich auf den Ellenbogen, zog mannhaft die Knie an, riss, stützte und turnte sich empor. Er stampfte mit den Brettern den Schnee, schlug sich die Arme um die Rippen und schüttelte die Schultern, indem er erregte und angestrengte Blicke dahin und dorthin und hinauf zum Himmel sandte, wo blasses Blau sich zwischen schleierdünnen, graublauen Wolken zeigte, die sachte zogen und die schmale Sichel des Mondes enthüllten. Leichte Dämmerung, kein Sturm, kein Schneefall. Die Bergwand drüben mit dem tannenrauen Rücken war voll und klar zu sehen, lag in Frieden. Schatten reichte bis halb hinauf, die obere Hälfte war aufs zarteste rosa belichtet. Was gab es denn und wie verhielt es sich mit der Welt? War Morgen? Und hatte er die Nacht hindurch im Schnee gelegen, ohne zu erfrieren, wie es im Buche stand? Es gelang, die Uhr hervorzugraben. Sie ging, sie war nicht stehen geblieben, wie sie zu tun pflegte, wenn er sie abends aufzuziehen vergaß. Sie zeigte noch nicht 5. Bei weitem nicht. Es fehlten 12, 13 Minuten daran. Erstaunlich! Konnte es sein, dass er nur 10 Minuten oder etwas länger hier im Schnee gelegen und so vieles an Glücks- und Schreckensbildern und waghalsigen Gedanken sich vorgefabelt hatte, indessen das hexagonale Unwesen sich so schnell verzog, wie es gekommen? Dann hatte er anerkennenswertes Glück gehabt unter dem Gesichtspunkt des Heimkommens, denn zweimal hatte sein Träumen und Fabeln eine Wendung genommen, dass er belebt emporgefahren war, einmal vor Grauen, und das zweite Mal vor Freude. Es schien, das Leben hatte es gut gemeint mit seinem hochverirrten Sorgenkinde. Mochte dem nun aber wie immer sein und mochte er morgen um sich haben oder Nachmittag, ganz ohne Zweifel war es noch immer frühabendlicher Nachmittag, auf jeden Fall lag nichts in den Umständen oder in seinem persönlichen Zustande, was ihn gehindert hätte, nach Hause zu laufen. Und das tat denn Hans Castorp. Großzügig, sozusagen in der Luftlinie, fuhr er zu Tal, wo, als er eintraf, schon Lichter brannten. Die hochzivilisierte Atmosphäre des Berghofs umschmeichelte ihn eine Stunde später. Beim Dinner griff er gewaltig zu. Was er geträumt, war im Verbleichen begriffen. Was er gedacht, verstand er schon diesen Abend nicht mehr so recht.